uns immer fort zum Strande. Die Wellen ziehen uns mächtig an, kaum sind wir eine Stunde am Lande, schon rufet uns der Ozean. Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. Und sein blondes Mädel, das wünscht er sich her, das zu Haus so heiß ihn geküsst. Und dann schaut er hinaus aufs weite Meer, wo fern seine Heimat ist. Wir sind die lust'gen Vagabunden und ziehen in der Welt umher. Doch kennt ein jeder auch die Stunden, wo gerne er zu Hause will. Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. Und sein blondes Mädel, das wünscht er sich her, das zu Haus so heiß ihn geküsst. Und dann schaut er hinaus.